dir mal die Welt an, wie sie hier verwelkt, Mann. Viele Kinder werden hier zu ungewollten Eltern, auch wie nie das Weltland. Zeigt uns Griechenland, denn wir kriegen hier zum Dank, was die Historie verlangt. Nazi-Beschimpfung, der Staat braucht eine Impfung gegen Staatsverunglimpfung und Partnerverbindung, Hartz-IV-Verschuldung. Kinder heißen Justin oder Brian, das ist wo man meint, der wird nie ein Doktor sein, was die Musik betrifft. Es hat sich viel verändert, früher gab es echte Sänger, heute gibt es Disco-Banger, übertrieben laut, ohne Liebe aufgebaut. Erinnert mich schon irgendwie an Bohrmaschinen-Sound. Das Leben frisst mich auf, als wäre das ganze Pac-Man. Doch ich geb nicht auf, ich kann nicht immer wegrennen. Ich muss stehen bleiben, auch wenn um mich Krähen kreisen, denn ich kann eh nicht auf alles und auf jeden scheißen. Lass uns weinen, wir suchen Antworten für die Fragen, die hier stehen. Lass uns weinen, wer will Verantwortung für das Ganze übernehmen? Lass uns weinen, wir lügen lieber, denn die Wahrheit will doch keiner sehen. Lass uns weinen, es dauert nicht mehr lang, dann werden wir schon untergehen. Ja, ich weiß noch, wie alles mal so friedlich schien. Heute gehst du raus, man will dir gleich was überziehen. Ich lache über sie, doch sie lachen auch, denn wenn man es übersieht, steckt das Messer schon im Bauch. Wo kommt die Gewalt her, wo geht die Gewalt hin? Schau dich an, mein Junge, nenn mir darin einen Sinn. Da ist keiner drin, du machst das nur zum Spaß. Wie langweilig lebst du dein Leben, wenn du sowas machst? Und ich halte nichts vom Beten, doch ich bete jetzt für jede Mutter, die ihr Kind einfach mal leben lässt. Das Leben ist ein Test, denn man kann verrückt fallen. Schreist du etwas aus, wird es irgendwann zurückhallen. Manchen kann man helfen und manchen wieder nicht. Man sieht sie dann am Straßenrand und findet's widerlich. Und manchmal hasst man sich, doch vergiss eines nicht. Ob du hier leben willst, fragt jemand dich. Lass uns weinen, wir suchen Antworten für die Fragen, die hier stehen. Lass uns weinen, wer will Verantwortung für das Ganze übernehmen? Lass uns weinen, wir lügen lieber, denn die Wahrheit will doch keiner sehen. Lass uns weinen, es dauert nicht mehr lang, dann werden wir schon untergehen. Ich wünschte, die Welt wäre ein Ort, wo Fairness oberstes Gebot ist, wo Idealismus, wie Sie ihn während des Hearings gezeigt haben, belohnt, nicht gegen einen verwendet wird. Aber leider leben wir nicht in so einer Welt. Seltsam. Ich habe immer gedacht, wir bestimmen, wie unsere Welt aussieht.